Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten viele Teile. Einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den Messer Kriegesknechte. Bestund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria Kleophas Weib und Maria nun Jesus seiner Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Das ist dein Sohn.